Abgeordnete, Männer des Deutschen Reichstags. Herr Präsident, der nordamerikanische Union hat an mich ein Telegramm gerichtet, dessen eigenartiger Inhalt Ihnen bekannt ist. Da, ehe ich als Empfänger dieses Dokument zu sehen bekam, die andere Welt durch Rundfunk und Presse davon bereits Kenntnis erhalten hatte, und wir außerdem aus zahllosen Kommentaren demokratischer Weltorgane die freundliche Aufklärung erhalten hatten, dass es sich bei diesem Telegramm um ein sehr geschicktes taktisches Papier handle, das bestimmt sei, den volksregierten Staaten die Verantwortung für die kriegerischen Maßnahmen der Plutokratien aufzubürden, habe ich mich entschlossen, den Deutschen Reichstag einberufen zu lassen, um damit Ihnen, meine Abgeordneten des Reichstags, die Möglichkeit zu geben, meine Antwort als gewählten Vertreter der deutschen Nation zuallererst kennenzulernen und sie entweder zu bestätigen oder abzulehnen. Darüber hinaus aber hielt ich es für zweckmäßig, dem vom Herrn Präsidenten Roosevelt eingeschlagenen Verfahren treu zu bleiben und von meiner Seite aus und mit unseren Mitteln der übrigen Welt Kenntnis von meiner Antwort zu geben. Ich will diese Gelegenheit aber auch wahrnehmen, um jenen Empfindungen Ausdruck zu verleihen, die mich angesichts der gewaltigen geschichtlichen Geschehnisse des letzten Monats März dieses Jahres bewegen. Als vor 21 Jahren der blutige Krieg sein Ende fand, brannte Millionen von Gehirnen die heiße Hoffnung, dass ein Friede der Vernunft und der Gerechtigkeit die von der furchtbaren Geisel des Weltkrieges heimgesuchten Völker belohnen und beglücken würde. Ich sage belohnen, denn alle diese Menschen hatten ihrerseits ganz gleich, wie auch die Feststellung der Historiker sein mögen, keine Schuld an diesem furchtbaren Geschehen. Und wenn es auch in einigen Ländern heute noch Politiker gibt, die schon damals als verantwortlich genannt werden konnten für dieses grausamste Gemetzel aller Zeiten, dann war die große Masse der kämpfenden Soldaten aller Länder und Völker höchstens zu bemitleiden, auf keinen Fall aber schuldig. Ich selbst, wie Sie wissen, war ein vor dem Krieg politisch nie hervorgetretener Mann, der deshalb nur wie Millionen andere als anständiger Bürger und Soldat die ihm zukommende Pflicht erfüllte. Ich konnte daher in und nach dem Krieg mit reinstem Gewissen für die Freiheit und die Zukunft meines Volkes eintreten. Ich kann daher aber auch im Namen der Millionen und Millionen ebenso Schuldigen oder Unschuldigen sprechen, wenn ich erkläre, dass sie alle, die nur in treuester Pflichterfüllung für ihre Völker gekämpft hatten, ein Anrecht besaßen auf einen Frieden der Vernunft und der Gerechtigkeit, sodass die Menschheit in gemeinsamer Arbeit endlich wieder an die Heilung der gemeinsamen Schäden herantreten konnte. Um diesen Frieden aber wurden diese Millionen damals betrogen. Denn nicht nur die Deutschen und die anderen auf unserer Seite kämpfenden Völker sind durch die Friedensverträge geschlagen worden. Nein, ihre Wirkung war eine vernichtende auch für die Sieger. Damals zeigte sich zum ersten Mal das Unglück, dass Männer die Politik bestimmten, die in Kriegen nicht gekämpft hatten. Von ihrem Hass und ihrer Unvernunft aber misshandelten Menschen waren leider nicht in der Lage, sich dieser Rettung ihrer Verderber anschließen zu können. Die Stationen des Leides unseres eigenen Volkes aufzuzählen, ist unmöglich. Um seinen ganzen kolonialen Besitz beraubt, an allen Barmitteln ausgeplündert und damit verarmt mit sogenannten Reparationen erpresst, dürfte unser Volk in die düsterste Zeit seines nationalen Unglücks. Und wohlgemerkt, das war nicht das nationalsozialistische Deutschland, sondern das demokratische Deutschland, jenes Deutschland, das einen Augenblick schwach genug gewesen war, den Versprechungen demokratischer Staatsmänner zu trauen. Österreich. Die älteste Ostmark des deutschen Volkes war einst die Schutzmark der deutschen Nation nach dem Südosten des Reiches. Die Deutschen in diesem Land rekrutieren sie aus Siedlern aus allen deutschen Stämmen wenn auch der bajuwarische Stamm den Hauptanteil gestellt haben mag. Später wurde diese Ostmark die Hausmacht eines halbtausendjährigen deutschen Kaisertums und Wien damit die Hauptstadt des damaligen Deutschen Reiches. Dieses Deutsche Reich ist im Zuge einer allmählichen Auflösung durch den korsischen Napoleon endgültig zerschlagen worden. Lebte aber dann als Deutscher Bund weiter und hat, wenn auch nicht mehr in staatlicher, sondern doch in volklich ersehnter Einheit, den größten Krieg aller Zeiten neuerdings gemeinsam gekämpft und gemeinsam erduldet. Ich selbst bin ein Kind dieser Ostmark. Durch die Versailler Verbrecher wurde nicht nur das Deutsche Reich zerschlagen, Österreich aufgelöst, sondern auch den Deutschen verboten, sich zu jener Gemeinschaft zu bekennen, die sie über 1000 Jahre lang angehört hatten. Diesen Zustand zu beseitigen, habe ich stets als meine höchste und heiligste Lebensaufgabe angesehen. Diesen Willen zu proklamieren, habe ich nie unterlassen. Und ich war zu jeder Stunde entschlossen, diese mich Tag und Nacht verfolgenden Gedanken zu verwirklichen. Ich hätte mich an meiner Berufung durch die Vorsehung versündigt, wenn ich in der Bestreben, meine Heimat und mein deutsches Volk, der Ostmark, an das Reich und damit zur deutschen Volksgemeinschaft zurückzuführen, zum Verräter geworden wäre. Ich habe damit aber auch die schandbarste Seite des Versailler Vertrags beseitigt und ausgelöscht. Ich habe für 7,5 Millionen Deutsche das Selbstbestimmungsrecht wiederhergestellt. Ich habe die demokratische Vergewaltigung dieser 7,5 Millionen beseitigt. Ich habe das Verbot, über ihr Schicksal abzustimmen, aufgehoben und vor der Geschichte diese Abstimmung durchgeführt. Sie hat ein Resultat ergeben, das nicht ich erwartet habe, sondern dass auch die Versailler demokratischen Völkervergewaltiger genau vorausgesehen hatten, denn warum hätten sie sonst die Abstimmung über den Anschluss verboten? Zweitens, Böhmen und Mähren. Als im Zug der Völkerwanderung deutsche Stämme aus dem heutigen böhmisch-mährischen Raum aus uns unerklärlichen Ursachen weiter zu wandern begannen, schob sich in diesen Raum und zwischen die noch zurückgebliebenen Deutschen ein fremdes slawisches Volk. Sein Lebensraum wird seitdem vom deutschen Volkstum hufeisenförmig umschlossen. Wirtschaftlich ist auf die Dauer eine selbstständige Existenz dieser Länder außer im Zusammenhang mit dem deutschen Volk und seiner Wirtschaft nicht denkbar. Darüber hinaus lebten aber in diesem böhmisch-mährischen Raum fast 4 Millionen Deutsche. Eine besonders seit dem Versailler Diktat unter dem Druck der tschechischen Mehrheit einsetzende völkische Berichtungspolitik, zum Teil aber auch wirtschaftliche Bedingungen und die steigende Not führten zu einer Auswanderung dieses deutschen Elements, so dass die zurückbleibenden Deutschen auf rund 3,7 Millionen absackten. Das Gebiet ist am Rand geschlossen deutsch besiedelt, besitzt aber auch im Inneren große deutsche Sprachinseln. Das tschechische Volk ist seiner Herkunft nach ein uns Fremdes. Allein in 1000-jähriger Gemeinschaft ist seine Kultur im Wesentlichen durch den deutschen Einfluss geformt und gebildet worden. Seine Wirtschaft ist das Ergebnis der Zugehörigkeit zur großen deutschen Wirtschaft. Die Hauptstadt dieses Landes war zeitweise deutsche Kaiserstadt. Sie besitzt die älteste deutsche Universität. Zahlreiche Dome, Rathäuser, Adels- und Bürgerpaläste sind die Zeugen des deutschen kulturellen Einflusses. Das tschechische Volk selbst hat sein Verhältnis zum deutschen Volk in Jahrhunderten bald enger, bald loser gestaltet. Jede Verengung führte zur Blüte des deutschen und tschechischen Volkes. Jede Entzweiung zur Katastrophe. Die Vorzüge und Werte des deutschen Volkes sind uns bekannt. Allein auch das tschechische Volk verdient in seiner Summe geschickter Fähigkeiten, seiner Arbeitsamkeit, seinem Fleiß, seiner Liebe zum eigenen Heimatboden und zum eigenen Volkstum unsere Achtung. Tatsächlich gab es Zeiträume, in denen diese Respektierung der beiderseitigen nationalen Gegebenheiten etwas Selbstverständliches war. Die demokratischen Friedensmacher von Versailles können für sich das Verdienst in Anspruch nehmen, diesem tschechischen Volk die besondere Rolle eines gegen Deutschland ansetzbaren Trabanten zugedacht zu haben. Sie haben zu diesem Zweck den in seiner tschechischen Volkssubstanz überhaupt nicht lebensfähigen Staat willkürlich fremdes Volksgut zugesprochen, das heißt also andere Nationalitäten vergewaltigt, um auf solche Weise eine latente Bedrohung der deutschen Nation in Mitteleuropa staatlich sicherstellen zu können. Denn dieser Staat dessen sogenannte Staatsvolk in der Minorität war, konnte nur durch eine brutale Vergewaltigung der folglichen Majorität erhalten werden. Diese Vergewaltigung aber war wieder nur denkbar unter der Zubilligung eines Schutzes und einer Hilfe von Seiten der europäischen Demokratien. Diese Hilfe aber selbstverständlich nur dann zu erwarten, wenn dieser Staat die ihm anlässlich seiner Geburt zugedachte Rolle getreu zu übernehmen und zu spielen bereit war. Diese Rolle aber hieß nichts anderes als die Konsolidierung Mitteleuropas zu verhindern, eine Brücke bolschewistischer Aggressivität nach Europa darzustellen und vor allem Landsknecht der europäischen Demokratien gegen Deutschland zu sein. Alles Weitere ergab sich dann von selbst. Je mehr dieser Staat dieser seiner Aufgabe entsprechen wollte, umso größer wurde der Widerstand der sich dem widersetzenden nationalen Minoritäten. Je größer sich aber dieser Widerstand auswuchs, umso stärker musste die Unterdrückung einsetzen. Diese zwangsläufige Versteifung der inneren Gegensätze führte wieder zu einer umso größeren Abhängigkeit von den demokratischen europäischen Staatsbegründern und Wohltätern. Denn sie allein waren ja in der Lage, auf die Dauer die unnatürliche künstliche Existenz dieses Gebildes wirtschaftlich aufrechtzuerhalten. Primär hatte nun Deutschland im Wesentlichen nur ein Interesse, nämlich die fast 4 Millionen Deutschen in diesem Land aus ihrer unerträglichen Situation zu befreien und ihre Rückkehr in ihre Heimat und damit zum 1000-jährigen Reich zu ermöglichen. Dass dieses Problem sofort das gesamte übrige Nationalitätenproblem aufrollte, war selbstverständlich. Ebenso aber auch die Tatsache, dass das Abziehen aller Nationalitäten den Rechtsstaat um jede Lebensmöglichkeit bringen musste. Etwas, was den Versailler Staatsgründern ja auch klar war. Denn weil sie dies wussten, haben sie ja die Vergewaltigung der anderen Minoritäten beschlossen und diese gegen ihren Willen, diese dilettantische Staatskonstruktion hineingezwungen. Ich habe nun über diese meine Auffassung und Einstellung ebenfalls niemals einen Zweifel gelassen. Gewiss. Solange Deutschland selbst ohnmächtig und wehrlos war, konnte man die Vergewaltigung von fast 4 Millionen Deutschen ohne praktischen Widerstand des Reiches eben durchführen. Nur ein politisches Kind aber durfte glauben, dass die deutsche Nation für alle ewigen Zeiten im Zustand des Jahres 1918 bleiben würde. Nur solange die vom Ausland ausgehaltenen internationalen Landesverräter die deutsche Staatsführung innehatten, war mit einer geduldigen Hinnahme dieser schandbaren Zustände zu rechnen, sowie seit dem Sieg des Nationalsozialismus diese Landesverräte ihr Domizil aber dorthin verlegen mussten, woher sie ja auch ihre Subsidiengelder bezogen hatten, war die Lösung dieses Problems nur eine Frage der Zeit. Und es handelte sich weiter dabei ausschließlich um eine Frage der davon betroffenen Nationalitäten und nicht um eine Frage Westeuropas. Dass sich Westeuropa für den in seinem Interesse geschaffenen künstlichen Staat interessierte, war ja wohl begreiflich. Dass aber die um diesen Staat liegenden Nationalitäten dieses Interesse als für sie maßgeblich ansehen würden, war ein vielleicht für manche bedauerlicher Trugschluss. Insoweit dieses Interesse nun auf die finanzielle Fundierung dieses Staatswesens gerichtet war, wäre von deutscher Seite nichts einzuwenden gewesen, wenn nicht dieses finanzielle Interesse letzten Endes ebenfalls ausschließlich den machtpolitischen Zielen der Demokratien unterstellt gewesen wäre. Auch die finanzielle Förderung dieses Staates verfolgte nur einen leitenden Gedanken, einen militärisch höchst gerüsteten Staat zu schaffen, mit der Aufgabe, eines Reich in eine reichende Bastion zu bilden, die, sei es als Ausgangspunkt militärischer Unternehmungen in Verbindung mit westlichen Einbrüchen in das Reich oder auch nur als Flugzeugstützpunkt, einen unzweifelhaften Wert versprach. Was man von diesem Staat erwartet hatte, geht am eindeutigsten aus der Feststellung des französischen Luftfahrtministers Pierre Coffre vor, der es ruhig aussprach, dass es die Aufgabe dieses Staates wäre, in jedem Konfliktfall Bombenlande- und Bombenabflugplatz zu sein, von dem aus man die wichtigsten deutschen Industriezentren in wenigen Stunden würde vernichten können. Es ist daher verständlich, wenn die deutsche Staatsführung ihrerseits ebenfalls den Entschluss fasste, diesen Bombenabflugplatz zu vernichten. Ich glaube, es ist ein Glück für Millionen und Abermillionen von Menschen, dass es mir gelungen ist, dank der in letzter Minute wirksam werdenden Einsicht auf verantwortliche Männer auf der anderen Seite eine solche Explosion verhindert und eine Lösung gefunden zu haben, die meiner Überzeugung nach dieses Problem als einen mitteleuropäischen Gefahrenherd endgültig aus der Welt schafft. Die Behauptung, dass nun diese Lösung im Gegensatz zur Abmachung von München stünde, kann durch gar nichts begründet oder erhärtet werden. Die Münchner Lösung konnte unter keinen Umständen als eine endgültige gelten, denn sie hat ja selbst zugegeben, dass weitere Probleme noch der Lösung bedürften und gelöst werden sollten. Dass sich nun die Betroffenen, und dies ist entscheidend, nicht an die vier Mächte gewandt haben, sondern nur an Italien und Deutschland, kann wirklich nicht uns vorgeworfen werden. Ebenso wenig auch, dass der Staat endlich als solcher von selbst zerfallen war und damit eine Tschechoslowakei nicht mehr existierte. Dass aber, nachdem das ethnografische Prinzip schon längst außer Kraft gesetzt worden war, nunmehr auch Deutschland seine immerhin tausendjährigen Interessen hinter politischer, sondern auch wirtschaftlicher Art sind, in seine Obhut nahm, ist doch wohl selbstverständlich. Ob nun die Lösung, die Deutschland gefunden hat, richtig oder nicht richtig ist, wird die Zukunft erweisen. Sicher aber ist das eine, dass die Lösung nicht einer englischen Kontrolle oder englischen Kritik untersteht. Denn die Länder Böhmen und Mähren haben als letztes Restgebiet der ehemaligen Tschechoslowakei mit der Münchenabmachung überhaupt nichts mehr zu tun. So wenig als etwa englische Maßnahmen, sagen wir in Irland, mögen sie richtig oder falsch sein, einer deutschen Kontrolle oder Kritik unterstellt sind, so wenig ist dies bei diesen alten deutschen Kurfürstentümern der Fall. Wie man aber nun die in München zwischen Herrn Tschömerlein und mir persönlich betätigte Abmachung auf diesen Fall beziehen kann, ist mir gänzlich unverständlich. Denn dieser Fall der Tschechoslowakei war ja in dem Münchner Protokoll der vier Mächte geregelt worden, soweit er eben damals geregelt werden konnte. Darüber hinaus war nur vorgesehen, dass wenn die Beteiligten nicht zu einer Einigung kommen würden, sie sich an die vier Mächte wenden könnten. Und diese wollten dann nach drei Monaten zu einer weiteren Beratung zusammentreten. Nun haben aber diese Beteiligten sich überhaupt nicht an die vier Mächte gewandt, sondern nur an Deutschland und Italien. Wie sehr diese dazu doch letzten Endes berechtigt waren, geht daraus hervor, dass weder England noch Frankreich dagegen Einspruch erhoben haben, sondern den von Deutschland und Italien gefällten Schiedsspruch ohne weiteres auch selbst akzeptierten. Nein, die Abmachung, die zwischen Herrn Tschömerlein und mir getroffen wurde, hat sich nicht auf dieses Problem bezogen, sondern ausschließlich auf Fragen, die das Zusammenleben Englands und Deutschlands betreffen. Das geht auch eindeutig hervor aus der Feststellung, dass solche Fragen im Sinne des Münchenabkommens und des deutsch-englischen Flottenvertrages in Zukunft also freundschaftlich behandelt werden sollten, und zwar auf dem Weg der Konsultierung. Wenn sich aber dieses Abkommen auf jede künftige deutsche Betätigung politischer Art bezogen haben würde, dann dürfte auch England keinen Schritt mehr unternehmen, sei es zum Beispiel in Palästina oder woanders, ohne sich mit Deutschland erst zu konsultieren. Es ist selbstverständlich, dass wir dies nicht erwarten. Ebenso aber lehnen wir jede ähnliche Erwartung, die an uns gestellt wird, ab. Wenn nun Herr Chamberlain daraus folgert, dass diese Münchner Abmachung damit hinfällig sei, weil sie von uns gebrochen worden wäre, so nehme ich nunmehr diese Auffassung zur Kenntnis und ziehe daraus die Konsequenzen. Ich habe während meiner ganzen politischen Tätigkeit immer den Gedanken der Herstellung einer engen deutsch-englischen Freundschaft und Zusammenarbeit vertreten. Ich fand in meiner Bewegung ungezählte gleichgesinnte Menschen. Vielleicht schlossen sie sich mir auch wegen dieser meiner Einstellung an. Dieser Wunsch nach einer deutsch-englischen Freundschaft und Zusammenarbeit setzt sich nicht nur mit meinen Gefühlen, die sich aus der Herkunft unserer beiden Völker ergeben, sondern auch mit meiner Einsicht in die im Interesse der ganzen Menschheit liegende Wichtigkeit der Existenz des britischen Weltreichs. Ich habe niemals einen Zweifel darüber gelassen, dass ich im Bestand dieses Reiches einen unschätzbaren Wertfaktor für die ganze menschliche Kultur und Wirtschaft sehe. Wie immer auch Großbritannien seine kolonialen Gebiete erworben hat. Ich weiß, es geschah dies alles durch Gewalt und sehr oft durch brutalste Gewalt. So bin ich mir doch darüber im Klaren, dass kein anderes Reich auf anderem Weg, wie es entstanden ist und das letzten Endes vor der Weltgeschichte weniger die Methode als der Erfolg gewertet wird. Und zwar nicht im Sinne des Erfolges der Methode, sondern des allgemeinen Nutzens, der aus einer solchen Methode entsteht. Das angelsächsische Volk hat nun ohne Zweifel eine unermessliche kolonisatorische Arbeit auf dieser Welt vollbracht. Dieser Arbeit gehört meine aufrichtige Bewunderung. Der Gedanke an eine Zerstörung dieser Arbeit erschien und erscheint mir von einem höheren menschlichen Standpunkt aus nur als ein Ausfluss menschlichen Herostratentums. Allein dieser mein aufrichtiger Respekt vor dieser Leistung bedeutet nicht einen Verzicht auf die Sicherung des Lebens meines eigenen Volkes. Ich halte es für unmöglich, eine dauernde Freundschaft zwischen dem deutschen und dem angelsächsischen Volk herzustellen, wenn nicht auch auf der anderen Seite die Erkenntnis vorhanden ist, dass es nicht nur britische, sondern auch deutsche Interessen gibt. Dass nicht nur die Haltung des britischen Weltreichs für die britischen Männer Lebensinhalt und Lebenszweck ist, sondern für die deutschen Männer die Freiheit und Erhaltung des deutschen Reiches. Eine wirkliche dauernde Freundschaft zwischen diesen beiden Nationen ist nur denkbar unter der Voraussetzung der gegenseitigen Respektierung. Das englische Volk beherrscht ein großes Weltreich. Es hat dieses Weltreich gebildet in einer Zeit der Erschlaffung des deutschen Volkes. Vor dem war Deutschland ein großes Weltreich. Es beherrschte einst das Abendland. In blutigen Kämpfen und religiösen Streitigkeiten sowie aus den Gründen einer inneren staatlichen Aufsplitterung ist dieses Reich an Macht und Größe gefallen und endlich in tiefen Schlaf gesunken. Allein als dieses Reich sein Ende zu nehmen schien, da wuchs der letzte Keim zu seiner Wiedergeburt. Aus Brandenburg und Preußen entstand ein neues Deutschland, das Zweite Reich, und aus ihm wurde nunmehr endlich das Deutsche Volksreich. Es möchten nun alle Engländer begreifen, dass wir nicht im geringsten das Gefühl einer Inferiorität den Briten gegenüber besitzen. Dazu ist auch unsere geschichtliche Vergangenheit viel zu gewaltig. England hat der Welt viele große Männer geschenkt. Deutschland nicht weniger. Der schwere Kampf um die Lebensbehauptung unseres Volkes hat im Laufe von drei Jahrhunderten nur in der Verteidigung des Reiches von uns Blutopfer gefordert, die weit darüber hinausgingen, was andere Völker für die Existenz zu bringen hatten. Wenn Deutschland als ewig angegriffener Staat dabei trotzdem seinen Besitzstand nicht zu wahren vermochte, sondern viele Provinzen opfern musste, dann nur infolge seiner staatlichen Fehlentwicklung und der daraus bedingten Ohnmacht. Dieser Zustand ist nun überwunden. Wir haben daher als Deutsche nicht im geringsten die Empfindung, dem britischen Volk etwa unterlegen zu sein. Die Achtung vor uns selbst ist genauso groß wie die eines Engländers vor England. Die Geschichte unseres Volkes hat in ihrer nunmehr fast 2000-jährigen Dauer Anlässe und Taten genug, um uns mit einem aufrichtigen Stolz zu erfüllen. Wenn nun England für diese unsere Einstellung kein Verständnis aufbringt, sondern in Deutschland glaubt, vielleicht einen Vasallenstaat erblicken zu können, dann ist allerdings unsere Liebe und unsere Freundschaft an England umsonst dargeboten worden. Wir werden deshalb nicht verzweifeln oder verzagen, sondern wir werden dann gestützt auf das Bewusstsein unserer eigenen Kraft und auf die Kraft unserer Freunde die Wege finden, die unsere Unabhängigkeit sicherstellen und unserer Würde keinen Abbruch tun. Ich habe die Erklärung des britischen Premierministers vernommen, nach der er meinte, die Versicherungen Deutschlands kein Vertrauen setzen zu können. Ich halte unter diesen Umständen es für selbstverständlich, dass wir weder ihm noch dem englischen Volk weiterhin eine Lage zumuten wollen, die nur unter Vertrauen denkbar ist. Als Deutschland nationalsozialistisch wurde und damit seine Wiederauferstehung einleitete, habe ich im Verfolg meiner unentwegten Freundschaftspolitik England gegenüber von mir aus selbst den Vorschlag einer freiwilligen Begrenzung der deutschen Seerüstung gemacht. Diese Begrenzung setzte allerdings eines voraus, nämlich den Willen und Überzeugung, dass zwischen England und Deutschland niemals mehr ein Krieg möglich sein würde. Diesen Willen und die Überzeugung besitze ich auch heute noch. Ich muss aber nunmehr feststellen, dass die Politik Englands inoffiziell und offiziell keinen Zweifel darüber lässt, dass man in London diese Überzeugung nicht mehr teilt, sondern im Gegenteil der Meinung ist, dass ganz gleiche Weltkonflikt Deutschland einmal verwickelt werden würde, Großbritannien stets gegen Deutschland Stellung nehmen müsste. Man sieht also dort den Krieg gegen Deutschland als etwas Selbstverständliches an. Ich bedauere dies tief, Denn die einzige Forderung, die ich an England stellte und immer stellen werde, ist die nach Rückgabe unserer Kolonien. Ich lese aber keine Unklarheit darüber, dass dies niemals der Grund für eine kriegerische Auseinandersetzung sein würde. Ich war immer des Glaubens, dass England, für das diese Kolonien keinen Wert haben, einmal Verständnis für die deutsche Lage aufbringen würde und die deutsche Freundschaft dann höher bewerten müsste als Objekte, die keinerlei realen Nutzen für England abwerfen, während sie der Deutschen lebenswichtig sind. Ich habe aber davon abgesehen nie eine Forderung gestellt, die irgendwie britisches Interesse berührt haben würde oder die dem Weltreich hätte gefährlich werden können und mithin für England irgendeinen Schaden bedeutet haben könnte. Ich habe mich immer nur im Rahmen jener Forderung bewegt, die auf das Engste mit dem deutschen Lebensraum und damit dem ewigen Besitz der deutschen Nation zusammenhängen. Wenn nun England heute in der Publizistik und offiziell die Auffassung vertritt, dass man gegen Deutschland unter allen Umständen auftreten müsste und dies durch die uns bekannte Politik der Einkreisung bestätigt, dann ist damit die Voraussetzung für den Flottenvertrag beseitigt. Ich habe mich daher entschlossen, dies der britischen Regierung mit dem heutigen Tage mitzuteilen. Über das deutsch-polnische Verhältnis ist wenig zu sagen. Der Friedensvertrag von Versailles hat auch hier, und zwar natürlich mit Absicht, dem deutschen Volk die schwerste Wunde zugefügt. Durch die eigenartige Festlegung des Korridors Polens zum Meer sollte vor allem auch für alle zukünftige Zeiten eine Verständigung zwischen Polen und Deutschland verhindert werden. Das Problem ist, wie schon betont, für Deutschland vielleicht das Allerschwierigste. Allein trotzdem habe ich unentwegt die Auffassung vertreten, dass die Notwendigkeit eines freien Zugangs zum Meer für den polnischen Staat nicht übersehen werden kann und dass überhaupt grundsätzlich auch in diesem Fall die Völker, die nun einmal von der Vorsehung dazu bestimmt oder meinetwegen verdammt sind, nebeneinander zu leben, sie zweckmäßigerweise nicht künstlich und unnotwendig das Leben noch verbittern sollten. Der verstorbene Marschall Pilsudski, der derselben Meinung anhing, war daher bereit, die Frage einer Entgiftung des deutsch-polnischen Verhältnisses zu überprüfen und endlich das Abkommen abzuschließen, durch das Deutschland und Polen in der Regelung ihrer beiderseitigen Beziehungen entschlossen waren, auf das Mittel des Krieges endgültig zu verzichten. Diese Abmachung hatte allerdings eine einzige Ausnahme. Sie wurde praktisch Polen zugestanden. Es wurde festgestellt, dass die von Polen schon bisher getroffenen Beistandspakte, das war jetzt der Beistandspakt mit Frankreich, dadurch nicht berührt werden sollten. Es war aber selbstverständlich, dass sich dies ausschließlich auf den bereits vorhandenen Beistandspakt beziehen konnte und nicht auf beliebig neu abzuschließende. Tatsache ist, dass das deutsch-polnische Abkommen zur außerordentlichsten Entspannung der europäischen Lage beitrug. Immerhin war zwischen Deutschland und Polen eine Frage offen, die früher oder später ganz natürlich gelöst werden musste. Die Frage der deutschen Stadt Danzig. Danzig ist eine deutsche Stadt und will zu Deutschland. Umgekehrt hat diese Stadt vertragliche Abmachungen, die allerdings aufgezwungen waren durch die Versailler Friedensdiktatoren mit Polen, dann und außerdem mit der Völkerbund, früher als größter Unruhestifter, nunmehr mit einem allerdings außerordentlich taktvoll hohen Kommissar vertreten ist, muss spätestens mit dem allmählichen Erlöschen dieser unheilvollen Institution das Problem Danzig so oder so erörtert werden. Ich sah nun in der friedlichen Lösung dieser Frage einen weiteren Beitrag für eine endgültige europäische Entspannung. Denn dieser Entspannung dient man sicherlich nicht durch die Hetze wahnsinnig gewordener Kriegstreiber, sondern durch die Beseitigung wirklicher Gefahrenmomente. Ich habe nun der polnischen Regierung, nachdem das Problem Danzig schon vor Monaten einige Male besprochen worden war, ein konkretes Angebot unterbreiten lassen. Ich teile Ihnen, meine Abgeordneten, nunmehr dieses Angebot mit. Und Sie werden sich selbst ein Urteil bilden, ob es nicht im Dienste des europäischen Friedens das gewaltigste Entgegenkommen darstellt, das an sich denkbar war. Ich habe, wie schon betont, die Notwendigkeit eines Zugangs dieses Staates zu Meer stets eingesehen und damit auch in Rechnung gestellt. Ich bin ja kein demokratischer Staatsmann, sondern ein realistischer Nationalsozialist. Ich hielt es aber auch für notwendig, der Warschauer Regierung klarzumachen, dass so wie sie einen Zugang zum Meer wünscht, Deutschland einen Zugang braucht zu seiner Provinz im Osten. es sind dies nun einmal schwierige Probleme. Dafür ist nicht Deutschland verantwortlich, sondern jene Zauberkünstler von Versailles, die in ihrer Bosheit oder in ihrer Gedankenlosigkeit in Europa 100 Pulverfässer herumstellten, von denen jedes einzelne außerdem noch eine mit kaum auslöschbaren Lumpen versehen worden war. Man kann nun diese Probleme nicht nach irgendeinem alten Schema lösen, sondern ich halte es für notwendig, dass man hier neue Wege geht. Der Weg Polens zum Meer durch den Korridor und umgekehrt ein deutscher Weg durch diesen Korridor haben überhaupt zum Beispiel keinerlei militärische Bedeutung. Ihre Bedeutung liegt ausschließlich auf psychologischem und wirtschaftlichem Gebiet. Einem solchen Verkehrsstrang eine militärische Bedeutung zuweisen, so wollen diese sich einer militärischen Naivität von seltenem Ausmaße geben. Ich habe nunmehr der polnischen Regierung folgenden Vorschlag unterbreiten lassen. Erstens, Danzig kehrt als Freistaat in den Rahmen des Deutschen Reichs zurück. Zweitens, Deutschland hält durch den Korridor eine Straße und eine Eisenbahnlinie zur eigenen Verfügung mit dem gleichen exterritorialen Charakter für Deutschland, das der Korridor in für Polen besitzt. Dafür ist Deutschland bereit. Erstens, sämtliche wirtschaftlichen Rechte Polens in Danzig anzuerkennen. Zweitens, Polen in Danzig einen Freihafen beliebiger Größe, um bei vollständigem freien Zugang sicherzustellen. Drittens, damit die Grenzen zwischen Deutschland und Polen endgültig als gegebene hinzunehmen und zu akzeptieren. Viertens, einen 25-jährigen Nicht-Angriffspakt mit Polen abzuschließen, also einen Pakt, der weit über mein eigenes Leben hinausreichen würde. Und fünftens, die Unabhängigkeit des slowakischen Staates durch Deutschland, Polen und Ungarn gemeinsam sicherzustellen, was den praktischen Verzicht auf jede einseitige deutsche Vormachtstellung in diesem Gebiet bedeutet. Die polnische Regierung hat dieses mein Angebot abgelehnt und sich erstens nur bereit erklärt, über die Frage des Ersatzes des Völkerkommissars, Völkerbundkommissars zu behandeln und zweitens Erleichterungen für den Durchgangsverkehr durch den Korridor zu erwägen. Ich habe diese mir unverständliche Haltung der polnischen Regierung aufrichtig bedauert. Jedoch das allein ist nicht das Entscheidendste, sondern das Schlimmste ist, dass nunmehr, ähnlich wie die Tschechoslowakei vor einem Jahr, auch Polen glaubt, unter dem Druck einer verlogenen Welthetze Truppen einberufen zu müssen, obwohl Deutschland seinerseits überhaupt nicht einen einzigen Mann eingezogen hat und nicht daran dachte, irgendwie gegen Polen vorzugehen. Wie gesagt, dies ist an sich sehr bedauerlich und die Nachwelt wird einmal entscheiden, ob es nun wirklich so richtig war, diesen von mir gemachten einmaligen Vorschlag abzulehnen. Dies, wie gesagt, war ein Versuch von mir, eine die ganze deutsche Nation innerlich bewegende Frage in einen wahrhaft einmaligen Kompromiss zu lösen, und zwar zu lösen zugunsten natürlich beider Länder. Meine Überzeugung nach war Polen bei dieser Lösung war überhaupt kein gebender Teil, sondern nur ein nehmender, denn dass Danzig niemals polnisch werden wird, dürfte wohl auch zu zweifeln stehen. Die Deutschland nunmehr von der Weltpresse einfach angedichtete Angriffsabsicht führte in der Folge zu den ihnen bekannten sogenannten Garantieangeboten und zu einer Verpflichtung der polnischen Regierung für einen gegenseitigen Beistand, der also Polen unter Umständen zwingen würde, im Falle eines Konflikts Deutschland mit irgendeiner anderen Macht, durch den wieder England auf den Plan gerufen würde, nun seinerseits gegen Deutschland militärisch Stellung zu nehmen. Diese Verpflichtung widerspricht der Abmachung, die ich seinerzeit mit dem Marschall Pilsudski getroffen habe. Denn in dieser Abmachung ist ausschließlich Bezug genommen auf bereits, also damals bestehende Verpflichtungen. Und zwar auf die uns bekannten Verpflichtungen Polens, Frankreich gegenüber. Diese Verpflichtungen nachträglich zu erweitern, steht im Widerspruch zur deutsch-polnischen Nicht-Angriffspakt-Erklärung. Ich hätte unter diesen Umständen damals diesen Pakt nicht abgeschlossen. Denn was haben Nicht-Angriffspakte überhaupt für einen Sinn, wenn sich der eine Partner praktisch eine Unmenge von Ausnahmefällen offen lässt? Es gibt entweder kollektive Sicherheit, das heißt kollektive Unsicherheit und ewige Kriegsgefahr oder klare Abkommen, die aber auch grundsätzlich jede Waffenwirkung unter den Kontrahenten ausschließen. Ich sehe deshalb damit das von mir und der Marschall Pilsudski seinerzeit abgeschlossene Abkommen als durch Polen einseitig verletzt an und damit als nicht mehr bestehend. Wir sehen in dem Bestand und in der Erhaltung der Freiheit und Unabhängigkeit dieser drei Weltmächte das stärkste Element der Aufrechterhaltung einer wirklichen menschlichen Kultur, einer praktischen Zivilisation sowie einer gerechteren Weltordnung für die Zukunft. Erhielt die Welt am 15. April 1939 Kenntnis des Inhalts von einem Telegramm, das ich dann später tatsächlich auch persönlich zu sehen bekam. Es ist schwierig, dieses Dokument zu klassifizieren oder in eine bekannte Ordnung einzureihen. Ich will daher vor Ihnen, meine Abgeordneten des Deutschen Reichstags, und damit von dem ganzen deutschen Volk eine Analysierung des Inhalts dieses merkwürdigen Schriftstückes versuchen und daran anknüpfend auch gleich in Ihrem Namen und im Namen des deutschen Volkes die notwendigen Antworten geben. Herr Roosevelt ist der Meinung, dass auch ich mir darüber klar sei, dass in der ganzen Welt Hunderte von Millionen der menschlichen Wesen häufig vor ständiger Furcht vor einem neuen Krieg, ja sogar vor einer Reihe von Kriegen lebten. Dies ging ja auch das Volk der Vereinigten Staaten, dessen Wortführer er sei, nahe an. Und ebenso müsse es auch alle die anderen Völker der ganzen westlichen Halbkugel angehen. Dazu wäre zunächst zu sagen, dass diese Furcht vor Kriegen ohne Zweifel seit jeher die Menschheit und mit Recht erfüllt hat. So sind zum Beispiel nach dem Friedensschluss von Versailles vom Jahr 1919 bis 1938 allein 14 Kriege geführt worden, an denen allerdings Deutschland in keinem Fall beteiligt war. Wohl aber Staaten der westlichen Halbkugel, in deren Namen Herr Präsident Roosevelt ebenfalls das Wort erklärt. Dazu kommen aber noch im selben Zeitraum 26 gewaltsame Interventionen und mit blutiger Gewalt durchgeführte Sanktionen. Auch daran ist Deutschland gänzlich unbeteiligt gewesen. Die Amerikanische Union allein hat in 6 Fällen militärische Interventionen durchgeführt. Sowjetrussland hat seit 1918 10 Kriege und militärische Aktionen mit blutiger Gewalt geführt. Auch hieran war Deutschland in keinem Fall beteiligt. Es war auch nicht die Ursache eines dieser Vorgänge. Es würde also in meinen Augen ein Irrtum sein, anzunehmen, dass die Furcht der europäischen und außereuropäischen Völker vor Kriegen gerade in diesem Augenblick auch wirklich in Kriege selbst zurückgeführt werden könnten, für die Deutschland verantwortlich. Der Grund für diese Furcht liegt ausschließlich in einer ungezügelten, ebenso verlogenen wie niederträchtigen Pressehetze, in der Verbreitung übelster Pamphlete über fremde Staatsoberhäupter, in der künftigen Panikmache, die am Ende so weit führt, dass selbst Interventionen vom Planeten für möglich gehalten werden und zu heillosen Schreckensszenen führen. Ich glaube, dass sobald die verantwortlichen Regierungen sich selbst und ihre publizistischen Organe über die Beziehungen der Völker untereinander und in Sonderheit über die inneren Vorgänge bei anderen Völkern die notwendige Zurückhaltung und Wahrheitsliebe auferlegen, die Kriegsangst sofort verschwinden wird und die von uns allen so erwünschte Ruhe eintreten kann. Zweitens. Herr Roosevelt glaubt in seinem Telegramm, dass jeder größere Krieg, sogar wenn er auf andere Kontinente beschränkt bleiben sollte, sich während seiner Dauer und noch auf die ganze Lebenszeit mehrerer Generationen nachher schwer auslösen wird. Antwort. Dies weiß niemand mehr als das deutsche Volk, denn dem deutschen Volk wurden im Friedensvertrag von Versailles Lasten aufgebürdet, die nicht einmal 100 Jahren abzutragen gewesen wären, obwohl gerade amerikanische Staatsrechtslehrer, Historiker und Geschichtsprofessoren nachgewiesen haben, dass Deutschland am Ausbruch des Weltkriegs genauso schuldlos war wie irgendein anderes Volk. Allein ich glaube nicht, dass jeder Kampf sich für eine ganze Umwelt, das heißt für die ganze Erde, katastrophal auswirken muss, dann, wenn man nämlich sich künstlich durch ein System undurchsichtiger Backverpflichtungen die ganze Erde planmäßig in solche Konflikte hineinzieht. Denn da die Welt bisher in früheren Jahrhunderten, wie ich eingangs in meinen Antworten nachwies, auch im letzten Jahrzehnten Fortgesetzkriege erlebte, würde im Falle des Zutreffens der Auffassung Roosevelts schon jetzt in der Zusammenaddierung der Auswirkungen all dieser Kriege die Menschheit noch Jahrmillionen zu tragen haben. Drittens, Herr Roosevelt erklärt, dass er sich schon bei einer früheren Gelegenheit an mich gewandt habe im Interesse der Regelung politischer und wirtschaftlicher und sozialer Probleme auf friedlichem Wege mit der Hoffnung dabei, ohne den Appell an die Waffen vorzugehen. Antwort: Ich habe diese Auffassung bisher stets auch selbst vertreten. Und wie die Geschichte es ja auch beweist, ohne Waffengewalt, das heißt ohne Appell an die Waffen, die notwendigen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Probleme geregelt. Leider ist diese friedliche Regelung aber durch die Hetze von Politikern, Staatsmännern und Presseleuten erschwert worden, die von den in Frage stehenden Problemen weder betroffen oder auch nur berührt werden konnten. Herr Roosevelt glaubt, dass die Zeitströmung jetzt wieder drohende Waffengewalt mit sich bringe und dass, wenn derartige Bedrohungen fortdauern, es unvermeidlich erscheine, dass ein großer Teil der Welt gemeinsam den Verderben heimfalle. Antwort: Soweit es sich um Deutschland handelt, ist mir von einer derartigen Bedrohung anderer Nationen nichts bekannt. Wohl aber lese ich in den demokratischen Zeitungen jeden Tag die Lügen von derartigen Bedrohungen. Ich lese jeden Tag von deutschen Mobilmachern, von Truppenlandungen, von Erpressungen. Und zwar alles an Staaten, mit denen wir nicht in diesem Frieden leben, sondern in vielen Fällen auf das engste befreundet sind. Fünftens. Herr Roosevelt glaubt weiter, dass im Fall eines Krieges siegreiche, besiegte und neutrale Nationen zu leiden haben werden. Antwort: Diese Überzeugung habe ich als Politiker 20 Jahre lang vertreten, in einer Zeit, da leider die amerikanischen verantwortlichen Staatsmänner für ihre Beteiligung am Weltkrieg und für die Art des Ausgangs desselben sich nicht zu gleichem Verständnis durchringen konnten. Herr Roosevelt glaubt endlich, dass es in der Hand der Führer großer Nationen liege, ihre Völker vor dem drohenden Unheil zu retten. Meine Antwort: Wenn dies zutrifft, dann ist es ein strafbarer Leichtsinn, um kein schlimmeres Wort zu gebrauchen, wenn die Führer von Völkern, die über eine solche Macht verfügen, es nicht fertig und zu Wege bringen, ihrer zum Krieg hetzenden Presse die Zügel anzulegen. Und dadurch... um dadurch die Welt vor dem drohenden Unheil einer kriegerischen Auseinandersetzung zu bewahren. Ich halte es dann weiter für unverständlich, wie diese verantwortlichen Führer, statt die diplomatischen Beziehungen der Völker untereinander zu pflegen, diese durch die Abberufung von Botschaftern und so weiter ohne jeden Grund erschweren, ja stören lassen können. Herr Roosevelt erklärt, dass in Europa drei und in Afrika eine unabhängige Nation ihre Existenz eingebüßt hätten. Meine Antwort: Ich weiß nicht, welche Nationen unter diesen dreien in Europa verstanden werden. Sollte sich dabei um die dem Deutschen Reich zurückgegliederten Provinzen handeln, dann muss ich dem Herrn Präsidenten auf einen geschichtlichen Irrtum aufmerksam machen. Diese Nationen haben nicht jetzt in Europa ihre unabhängige Existenz eingebüßt, sondern im Jahr 1918. Als man sie unter Bruch eines feierlich gegebenen Versprechens aus ihren Gemeinschaften riss und zu Nationen stempelte, die sie nie sein wollten, nie waren, dass man ihnen eine Unabhängige aufoktroyierte, die keine Unabhängigkeit war, sondern höchstens nur die Abhängigkeit von einem internationalen Ausland, das sie hassten. Allein, aber was die eine Nation in Afrika anbetrifft, die dort ihre Freiheit verloren haben soll, so liegt auch hier wohl nur ein Irrtum vor. Denn nicht eine Nation in Afrika hat ihre Freiheit verloren, sondern nahezu alle früheren Einwohner dieses Kontinents. Nahezu alle früheren Einwohner dieses Kontinents sind mit blutiger Gewalt der Souveränität anderer Völker unterworfen worden und haben mithin ihre Freiheit verloren. Marokkaner, Berber, Araber, Neger und so weiter sind alle einer fremden Gewalt zum Opfer gefallen, deren Schwerter und Bomben freilich nicht den Stempel Made in Germany, sondern Made by Democracy trugen. Herr Roosevelt spricht achtens endlich von Gerüchten, von denen er allerdings glaubt, dass sie nicht zutreffen. Die aber besagen, dass gegen noch weitere unabhängige Nationen weitere Angriffsakte erwogen werden. Meine Antwort: Ich halte jede solche durch nichts begründete Andeutung für eine Versündigung an der Ruhe und damit am Frieden der Welt. Ich sehe darin weiter eine Erschreckung oder zumindest Nervösmachung kleiner Nationen. Sollte aber Herr Roosevelt hier wirklich bestimmte Fälle im Auge haben, dann würde ich bitten, die vom Angriff bedrohten Staaten und die in Frage kommenden Angreifer zu nennen. Es wird dann möglich sein, durch kurze Erklärungen diese ungeheuerlichen allgemeinen Beschuldigungen aus der Welt zu schaffen. Neuntens, Herr Roosevelt meint, dass offensichtlich die Welt dem Augenblick zutritt, wo diese Lage in einer Katastrophe enden muss, wenn nicht ein rationeller Weg gefunden wird, die Ereignisse zu lenken. Er erklärt endlich, ich hätte wiederholt versichert, dass ich und das deutsche Volk den Krieg nicht wünschen und dass, wenn dies zutreffe, auch kein Krieg geführt werden bräuchte. Meine Antwort: Ich darf noch einmal feststellen, dass ich erstens keinen Krieg geführt habe, dass ich zweitens seit Jahren meinem Abscheu vor einem Krieg und allerdings auch meinen Abscheu vor einer Kriegshetze Ausdruck verleihe und dass ich drittens nicht wüsste, für welchen Zweck ich überhaupt einen Krieg führen sollte. Ich wäre Herrn Roosevelt dankbar, wenn er mir darüber Aufklärung geben wollte. Zehntens. Herr Roosevelt ist endlich der Meinung, dass die Völker der Erde nicht davon überzeugt werden könnten, dass irgendeine Regierungsgewalt irgendein Recht oder irgendeinen zwingenden Anlass hat, auf ihr eigenes oder auf andere Völker die Folgen eines Krieges herabzuzwingen, es sei denn im Grund unzweideutiger Selbstverteidigung. Meine Antwort: Ich glaube, dies ist die Auffassung aller vernünftigen Menschen. Nur scheint es mir, dass der Fall der unzweideutigen Selbstverteidigung fast in jedem Krieg von beiden Seiten in Anspruch genommen wird und dass jene Einrichtung auf der Welt einschließlich der Person Roosevelts nicht vorhanden ist, um dieses Problem eindeutig zu klären. Es kann wohl keinen Zweifel darüber geben, dass zum Beispiel Amerika in den Weltkrieg in keinem Fall zur unzweideutigen Selbstverteidigung eingetreten ist. Ein vom Herrn Präsidenten Roosevelt selbst eingesetzter Untersuchungsausschuss hat im Gegenteil die Ursachen des Eintritts Amerikas in den Weltkrieg untersucht und kam dabei zur Feststellung, dass dieser Eintritt im Wesentlichen aus ausschließlich kapitalistischen Gesichtspunkten erfolgt ist. Trotzdem sind daraus keinerlei praktische Konsequenzen gezogen worden. Wir wollen also nur hoffen, dass wenigstens die Nordamerikanische Union diesen edlen Grundsatz endlich auch selbst in der Zukunft vertritt und nur dann gehen das eine oder andere Volk in den Krieg zieht, wenn wirklich der Fall der unzweideutigen Selbstverteidigung gegeben ist. Elftens. Herr Roosevelt meint weiter, dass er nicht aus Selbstsucht oder Furcht zu sprechen, sondern nur mit der Stimme der Kraft und das Freundschaft für die Menschheit. Meine Antwort: Wenn nur diese Stimme der Kraft und der Freundschaft zur Menschheit von Amerika aus zur richtigen Zeit erhoben worden wäre, und wenn vor allem dieser Stimme dann ein praktischer Wert zugekommen sein würde, dann hätte zumindest jener Vertrag verhindert werden können, der zur Quelle der größten Menschheitszerrüttung aller Zeiten wurde, nämlich das Versailler Vertrag. Zwölftens, Roosevelt erklärt auch weiter, dass es für ihn feststeht, dass sich alle internationalen Probleme am Konferenztisch lösen lassen. Meine Antwort: Theoretisch müsste man wirklich glauben, dass dies möglich sein könnte. Denn die Vernunft würde ja in vielen Fällen die Berechtigung von Forderungen auf der einen Seite und die zwingende Notwendigkeit des Entgegenkommens auf der anderen ohne weiteres aufweisen. Zum Beispiel: Nach aller Vernunft, Logik und nach allen Grundsätzen der menschlichen allgemeinen und höheren Gerechtigkeit, ja sogar nach den Gesetzen eines göttlichen Willens, müssten alle Völker an den Gütern dieser Erde gleichen Anteil haben. Es dürfte dann nicht vorkommen, dass ein Volk so viel Lebensraum beansprucht, dass es mit nur nicht einmal 15 Menschen auf den Quadratkilometer auskommen kann, während andere Völker gezwungen sind, 140, 150 oder gar 200 Menschen auf derselben Fläche zu ernähren. Auf keinen Fall aber dürfen diese glücklichen Völker dann den an sich Leidenden noch ihren vorhandenen Lebensraum beschneiden, ihnen zum Beispiel auch noch ihre Kolonien wegnehmen. Ich würde mich also freuen, wenn am Konferenztisch wirklich diese Probleme ihre Lösung finden können. Meine Skeptik beruht aber darin, dass es Amerika selbst war, das seinem Misstrauen über die Wirksamkeit von Konferenzen den schärfsten Ausdruck verlieh. Denn die größte Konferenz aller Zeiten war ohne Zweifel der Völkerbund. Dieses nach dem Willen eines amerikanischen Präsidenten geschaffene Gremium aller Völker der Welt sollte die Probleme der Menschheit am Konferenztisch lösen. Der erste Staat aber, der sie von dieser Arbeit zurückhielt, war die amerikanische Union. Und zwar, weil bereits der Präsident Wilson äußerste Bedenken hegte über die Möglichkeit, an einem solchen Konferenztisch die wirklich entscheidenden internationalen Probleme lösen zu können. Ihre gute Meinung in Ehren, Herr Roosevelt. Aber diese Ihre Meinung steht gegenüber der realen Tatsache, dass es in fast 20-jähriger Tätigkeit der größten permanenten Konferenz der Welt, nämlich den Völkerbund, nicht gelungen ist, auch nur ein wirklich entscheidendes internationales Problem zu lösen. Deutschland war viele Jahre durch den Friedensvertrag von Versailles an der Teilnahme dieser größten Weltkonferenz entgegen dem Versprechen Wilsons ausgeschlossen. Trotz vorliegender, bitterster Erfahrungen glaubte aber dennoch eine deutsche Regierung, nicht dem Beispiel der amerikanischen Union folgen zu sollen, sondern sich später an diesen Konferenztisch setzen zu müssen. Ich selbst erst habe mich dann entschlossen, nach jahrelanger zweckloser Teilnahme das Beispiel Amerikas nachzuahmen. Und die größte Konferenz der Welt ebenfalls zu verlassen. Seitdem habe ich nun die mein Volk betreffenden Probleme, die am Konferenztisch des Völkerbundes leider wie alle anderen nicht gelöst worden sind, gelöst, und zwar ausnahmslos ohne Krieg. Abgesehen davon sind aber in den letzten Jahren, wie schon betont, zahlreiche andere Probleme vor Weltkonferenzen gebracht worden, ohne dass irgendeine Lösung gelungen war. Wenn aber überhaupt ist Ihre Auffassung, Herr Roosevelt, dass jedes Problem am Konferenztisch gelöst werden kann, zutrifft, dann wurden die Völker einschließlich der Amerikanischen Union im Laufe der übersehbaren 7.000 oder 8.000 Jahre entweder von Blinden oder von Verbrechern geführt. Denn sie alle, einschließlich der Staatsmänner der Amerikanischen Union, und zwar ihrer Größten, haben im Wesentlichen die Geschichte nicht am Konferenztisch, sondern im Einsatz der Kraft ihrer Völker gestaltet. Die Freiheit Nordamerikas ist zu wenig am Konferenztisch errungen worden, wie der Konflikt zwischen den Nord- und Südstaaten am Konferenztisch entschieden wurde. Von den unzähligen Kämpfen der allmählichen Unterwerfung des nordamerikanischen Kontinents will ich dabei ganz absehen. Ich erwähne dies alles nur, um festzustellen, dass Ihre Auffassung, Herr Präsident Roosevelt, sicher aller Ehren wert ist, allein in der Geschichte weder Ihres eigenen Landes noch in der übrigen Welt eine Bestätigung findet. Herr Roosevelt stellt weiter fest, dass es keine Antwort auf die Befürwortung friedlicher Besprechungen sei, wenn die eine Seite ausführt, sie werde die Waffen nicht aus der Hand legen, wenn sie nicht von vornherein die Zusicherung bekäme, dass die Entscheidung für sie fallen werde. Meine Antwort. Glauben Sie, Herr Roosevelt, dass wenn letzte Völkerschicksale auf dem Spiel stehen, eine Regierung oder eine Volksführung vor einer Konferenz die Waffen niederlegen oder vielleicht ausliefern wird, einfach in der blinden Hoffnung, dass die Klugheit der anderen Konferenzteilnehmer oder meinetwegen ihre Einsicht schon das Richtige beschließen werden? Herr Roosevelt, Es hat in der Weltgeschichte bisher nur ein Volk und eine einzige Regierung gegeben, die dieses ihr angepriesenes Rezept befolgt haben. Deutschland. Die deutsche Nation hat einst im Vertrauen auf die feierlichen Zusicherungen des amerikanischen Präsidenten Wilson und auf die Bestätigung dieser Zusicherung durch die Alliierten die Waffen niedergelegt und ging also waffenlos zum Konferenztisch. Allerdings hat man mit dem Augenblick, da die deutsche Nation die Waffen niedergelegt hatte, sie nicht einmal mehr zur Konferenz eingeladen, sondern entgegen allen Zusicherungen den größten Wortbruch aller Zeiten verübt. Eines Tages wurde statt am Konferenztisch die größte Verwirrung aller Zeiten zu lösen, durch das grausamste Diktat der Welt eine noch schrecklichere Verwirrung angerichtet. Die Vertreter des deutschen Volkes aber, die im Vertrauen auf feierliche Zusicherungen eines amerikanischen Präsidenten die Waffen niedergelegt hatten und mit ihnen waffenlos erschienen, wurden nicht einmal bei der Entgegennahme des Diktats als die Vertreter einer Nation empfangen, die immerhin im Kampf für ihre Freiheit und Unabhängigkeit über 4 Jahre in der ganzen Welt mit unermesslichem Heldentum standgehalten hatte, sondern entehrender behandelt, als es früher bei Sioux-Häuptlingen der Fall sein konnte. Die deutschen Delegierten wurden vom Böll beschimpft, mit Steinen beworfen, wie Gefangene, nicht von dem Konferenztisch der Welt, sondern vor das Tribunal der Sieger geschleift und dort mit vorgehaltener Pistole zur Annahme der schandfassen Unterwerfung und Ausplünderung aller Zeiten gezwungen. Herr Roosevelt, ich darf Ihnen versichern, dass es mein unerschütterlicher Wille ist, dafür zu sorgen, dass nicht nur jetzt, sondern für alle Zukunft kein Deutscher mehr wehrlos eine Konferenz betritt, sondern dass hinter jedem deutschen Unterhändler für alle Zeiten die geeinte Macht der deutschen Nation stehen soll und stehen soll und wird, so wahr mir Gott helfe. Herr Roosevelt glaubt, dass es nötig sei, in einen Konferenzsaal so hineinzugehen wie in ein Gericht, dass beide Parteien einen guten Glauben eintreten und davon ausgehen, dass tatsächlich beiden Gerechtigkeit zuteil werden wird. Meine Antwort: Die deutschen Vertreter werden niemals mehr in eine Konferenz hineingehen, die für sie ein Tribunal ist. Denn wer soll hier Richter sein? Es gibt vor einer Konferenz keinen Angeklagten und keinen Kläger und daher auch keinen Richter, sondern nur zwei Streitende. Und wenn nicht die Vernunft der beiden Betroffenen einen Ausweg zum Ausgleich findet, dann werden sie sich niemals dem Richterspruch desinteressierter fremder Gewalten ausliefern. Im Übrigen hat es ja gerade die Amerikanische Union abgelehnt, sich in den Völkerbund zu begeben und dort das Opfer eines Gerichtshofes zu werden, der mit der Mehrheit der Stimmen in der Lage war, gegen die Interessen Einzelner zu entscheiden. Ich würde aber dankbar sein, wenn Herr Roosevelt erläutern wollte, wie denn nun der neue Gerichtshof der Welt geschaffen sein soll. Wer sind hier die Richter und nach welchem Verfahren werden sie ausgesucht und nach welcher Verantwortung handeln sie und vor allem wieder, vor welche Verantwortung können sie gezogen werden? 15. Herr Roosevelt glaubt, dass die Sache des Weltfriedens sehr gefördert werden würde, wenn die Nationen der Welt eine offene Erklärung über die gegenwärtige und künftige Politik der Regierungen abgeben würden. Meine Antwort: Ich habe dies, Herr Roosevelt, bisher in zahllosen öffentlichen Reden stets getan. Auch in der heutigen Sitzung des Deutschen Reichstags habe ich wieder, soweit diesen 2 Stunden denkbar ist, eine solche Erklärung abgegeben. Ich muss es aber ablehnen, eine solche Erklärung jemand anderem zu geben als dem Volk, für dessen Existenz und Leben ich verantwortlich bin und das umgekehrt allein ein Recht hat, von mir Rechenschaft zu fordern. Ich gebe aber diese Zielsetzung der deutschen Politik so öffentlich, dass sie ohnehin die ganze Welt hören kann. Allein diese Aufklärungen sind so lange für die übrige Welt ohne Belang, als es einer Presse möglich ist, jede Erklärung zu verfälschen, zu verdächtigen, sie in Frage zu stellen oder mit neuen lügenhaften Antworten zu überdecken. 16. Herr Roosevelt glaubt, dass die Vereinigten Staaten als eine der Nationen der westlichen Halbkugel nicht unmittelbar in die Streitigkeiten verwickelt seien, die in Europa entstanden sein sollen Und dass ich daher schon deshalb bereit sein müsste, ihm als dem Oberhaupt einer so weit von Europa entfernten Nation eine solche Erklärung der deutschen Politik abzugeben. Meine Antwort. Herr Roosevelt glaubt also ernstlich, dass die Sache des Weltfriedens wirklich gefördert werden würde, wenn den Nationen der Welt eine offene Erklärung über die gegenwärtige Politik der Regierung abgegeben werden könnte. Wie kommt aber Präsident Roosevelt dazu, gerade dem deutschen Staatsoberhaupt zuzumuten, ihm eine Erklärung abzugeben, ohne dass nicht auch die anderen Regierungen diese Erklärung ihrer Politik abzugeben eingeladen werden? Ich glaube freilich, dass es nicht anhängig ist, überhaupt eine solche Erklärung irgendeinem fremden Staatsoberhaupt abzugeben, sondern solche Erklärungen sollten entsprechend den seinerzeitigen Forderungen des Präsidenten Wilson über die Abschaffung der Geheimdiplomatie am besten von der ganzen Welt bekannt gegeben werden. Dazu war ich bisher nicht nur stets bereit, sondern das habe ich, wie schon erwähnt, nur zu oft getan. Leider sind gerade die wichtigsten Erklärungen über die Ziele und Absichten der deutschen Politik in vielen sogenannten demokratischen Staaten dank der Presse entweder den Völkern vorenthalten oder verdreht worden. Wenn aber nun der amerikanische Präsident Roosevelt sich berufen glaubt, ausgerechnet an Deutschland oder an Italien solche Anforderungen richten zu dürfen, deshalb, weil Amerika so weit von Europa entfernt sei, dann würde da die Entfernung Europas von Amerika die gleiche ist, mit demselben Recht auch von unserer Seite an den Herrn Präsidenten der Amerikanischen Republik die Frage gerichtet werden können, welche Ziele denn die amerikanische Außenpolitik ihrerseits verfolge und welche... Und welche Absichten denn dieser Politik zugrunde liegen, sagen wir zum Beispiel den mittel- oder südamerikanischen Staaten gegenüber. Herr Roosevelt wird sich in diesem Fall sicherlich auf die Monroe-Doktrin berufen und eine solche Forderung als eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten des amerikanischen Kontinents ablehnen. Genau die gleiche Doktrin vertreten wir Deutsche nun für Europa. Und auf alle Fälle aber für den Bereich und die Belange des Großdeutschen Reiches. Im Übrigen aber werde ich mir selbstverständlich nie erlauben, an den Herrn Präsidenten der Vereinigten Staaten Nordamerikas eine solche Aufforderung zu richten, da ich annehme, dass eine solche Zumutung mit Recht wahrscheinlich taktlos empfinden wird. Herr Roosevelt erklärt nun 17 weiter, dass er die ihm gewordenen Mitteilungen über die politischen Ziele Deutschlands dann anderen sich bedroht fühlenden Völkern mitteilen würde, die jetzt Befürchtungen haben über die Richtung dieser unserer Politik. Durch welches Verfahren hat Herr Roosevelt überhaupt festgestellt, welche Nationen sich durch die deutsche Politik bedroht fühlen und welche nicht? Oder ist Herr Roosevelt trotz der doch sicherlich auch auf ihm lastenden ungeheuren Arbeit in seinem eigenen Lande in der Lage, von sich aus alle diese inneren Seelen- und Geistesverfassungen anderer Völker und ihrer Regierungen zu erkennen? 18. Herr Roosevelt verlangt endlich die Bereitwilligkeit, ihm die Zusicherung zu geben, dass die deutschen Streitkräfte das Staatsgebiet oder die Besitzungen folgender unabhängiger Nationen nicht angreifen, und vor allem nicht dort einmarschieren würden. Und er nennt als dafür in Frage kommend nun Finnland, Lettland, Litauen, Estland, Norwegen, Schweden, Dänemark, Niederlande, Belgien, Großbritannien, Irland, Frankreich, Portugal, Spanien, die Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Ungarn, Rumänien, Jugoslawien, Russland, Bulgarien, Türkei, Irak, Arabien, Syrien, Palästina, Ägypten. Meine Antwort. Ich habe mir zunächst die Mühe genommen, bei den angeführten Staaten festzustellen, erstens, ob sie sich bedroht fühlen und zweitens, ob vor allem diese Anfrage Herrn Roosevelts an uns durch eine Anregung ihrerseits oder wenigstens mit ihrem Einverständnis erfolgt sein. Die Beantwortung war eine durchgehend negative, zum Teil schroff ablehnende. Allerdings konnte an einige der angeführten Staaten und Nationen diese Rückfrage von mir nicht zugeleitet werden, weil sie sich, wie zum Beispiel Syrien, zurzeit nicht im Besitz ihrer Freiheit befinden, sondern, sondern von den militärischen Kräften demokratischer Staaten besetzt gehalten und damit rechtlos gemacht sind. Abgesehen davon haben aber alle an Deutschland angrenzenden Staaten viel bündigere Zusicherungen und vor allem viel bündigere Vorschläge erhalten, als sie sich Herr Roosevelt in seinem eigenartigen Telegramm von mir erbittet. Sollten aber diese von mir schon so oft abgegebenen allgemeinen und direkten Erklärungen etwa in ihren Wert angezweifelt werden, dann würde doch wohl die Abgabe einer weiteren neuen solchen Erklärung, auch wenn Herr Roosevelt der Empfänger sein sollte, ebenso wertlos sein. Denn entscheidend ist letzten Endes ja nicht die Bewertung, die Herr Roosevelt an solchen Erklärungen vornimmt, sondern entscheidend ist der Wert, den die in Frage kommenden Staaten solchen Erklärungen beimessen. Ich muss aber nun auch Herrn Roosevelt außerdem noch auf einige historische, sonstige Irrtümer aufmerksam machen. Er erwähnt zum Beispiel auch Irland und bittet um die Erklärung, dass Deutschland Irland nicht angreife. Ich habe nun soeben eine Rede des irischen Ministerpräsidenten über Lehrer gelesen, in der dieser nun eigentümlicherweise im Gegensatz zur Meinung Herrn Roosevelts nicht Deutschland beschuldigt, Irland zu unterdrücken, sondern England vorwirft, dass Irland unter der fortwährenden Aggression dieses Staates zu leiden habe. Bei aller Einsicht Roosevelts in die Nöte und Sorgen anderer Staaten ist immerhin trotzdem anzunehmen, dass der irische Präsident die Gefahren, die sein Land bedroht, doch wohl noch besser kennen wird als der Präsident Amerikas. Ebenfalls ist Herrn Roosevelt ersichtlich die Tatsache entgangen, dass Palästina zurzeit ja gar nicht von deutschen Truppen, sondern von Engländern besetzt ist und mit brutalsten Gewaltmitteln in seiner Freiheit beschränkt und um seine Unabhängigkeit gebracht wird und zugunsten jüdischer Eindringlinge die grausamsten Misshandlungen erduldet. Die in diesem Land lebenden Araber dürften sich gegenüber Roosevelt daher sicherlich nicht über eine deutsche Aggression beschwert haben, aber sie beklagen sich in andauernden Appellen an die Weltöffentlichkeit über die barbarischen Methoden, mit denen England dort ein seiner Freiheit liebendes und nur seine Freiheit verteidigendes Volk niederzuzwingen versucht. Auch dies wäre vielleicht ein Problem, das man nach der Auffassung des Herrn Roosevelt am Konferenztisch würde lösen müssen. Vor einem gerechten Richter also und nicht durch brachiale Gewalt, durch militärische Mittel, durch Massenerschießungen, durch das Niederbrennen von Dörfern, Sprengen von Häusern und so weiter. Denn eines steht doch unzweifelhaft fest, dass England in diesem Fall nicht in Abwehr eines drohenden arabischen Angriffs auf England handelt. Sondern als von niemand gerufen Eindringling in einem England nicht gehörenden fremden Gebiet seine Gewalt aufrichten will. Es wäre noch eine Reihe ähnlicher Irrtümer festzustellen, ganz abgesehen von der Schwierigkeit militärischer Operationen Deutschlands in Staaten und Ländern, die zum Teil 2.000, zum Teil 5.000 und mehr Kilometer von uns entfernt sind. Ich will aber abschließend hier Folgendes erklären. Die deutsche Regierung ist trotzdem bereit, jedem dieser genannten einzelnen Staaten, wenn er es wünschen sollte und sie selbst an Deutschland mit einem entsprechenden tragbaren Vorschlag wendet, um eine Zusicherung der von Roosevelt gewünschten Art zu erhalten, diese Zusicherung unter der Voraussetzung der unbedingten Gegenseitigkeit auch zu geben. Bei einer ganzen Reihe der von Roosevelt angeführten Staaten dürfte sich dies allerdings von vornherein erledigen, weil wir mit ihnen ohnehin sogar entweder verbündet oder zumindest engst befreundet sind. Auch über die Zeitdauer dieser Abmachungen ist Deutschland gerne bereit, mit jedem einzelnen Staat die von ihm gewünschten Vereinbarungen zu treffen. Ich möchte aber diese Gelegenheit nun doch nicht vorübergehen lassen, ohne dem Präsidenten der Nordamerikanischen Union vor allem eine Versicherung über die Gebiete abzugeben, die doch wohl in erster Linie für seine Besorgnis in Frage kämen, nämlich die Nordamerikanische Union selbst und die übrigen Staaten des amerikanischen Kontinents. Und hier erkläre ich feierlichst, dass alle irgendwie verbreiteten Behauptungen über einen beabsichtigten deutschen Angriff oder Eingriff auf oder in amerikanische Gebiete plumper Schwindel oder grobe Unwahrheit sind. Ganz abgesehen davon, dass solche Behauptungen übrigens auch vom militärischen Standpunkt aus nur einer albernen Fantasie entstanden können. Herr Roosevelt erklärt nun im Zusammenhang damit, dass er sich dann vor allem die Erörterung der wirksamsten und schnellsten Art und Weise, nach der die Völker der Welt von der erdrückenden Last der Rüstungen befreit werden könnten, als wichtigstes Moment vorstellen. Antwort: Herr Roosevelt weiß vielleicht nicht, dass dieses Problem, soweit es Deutschland betrifft, schon einmal vollständig gelöst war. Das Deutsche Reich hat und die alliierten Kommissionen bestätigen dies ausdrücklich schon im Jahr 1919 bis 1923 restlos abgerüstet, und zwar in folgendem Umfang. Es wurden zerstört 59.000 Geschütze, 130.000 Maschinengewehre, 31.000 Minenwerfer, 6 Millionen Gewehre, 243.000 Maschinengewehrläufe, 28.000 Lafetten, 4.090 Minenwerferlafetten, 38.700.000 Geschosse, 16.055.000 Hand- und Gewehrgranaten, 60.400.000 scharfe Zünder, 491 Millionen Schuss Handwaffenmunition, 335.000 Tonnen Geschosshüllen, 23.000 Tonnen Kartuschen und Patronenhülsen, 37.000 Tonnen Pulver, 79.000 Munitionsleeren, 212.000 Fernsprecher, 1.070 Flammenwerfer usw. So wurden weiter zerstört. Flitten, fahrbare Werkstätten, Flakgeschützwaren, Protzen, Steine, Gasmasken, Maschinen der ehemaligen Kriegsindustrie, Gewehrläufe. Es wurden weiter zerstört, 15.714 Jagd- und Bombenflugzeuge, 27.000 Flugzeugmotoren, und zur See wurden zerstört 26 Großkampfschiffe, 4 Küstenpanzer, 4 Panzerkreuzer, 19 kleine Kreuzer, 21 Schul- und Spezialschiffe, 83 Torpedoboote, 53 U-Boote. Endlich sind noch zerstört worden Fahrzeuge aller Art, Gaskampf und zum Teil Gasschutzmittel, Treib- und Sprengmittel, Scheinwerfer, Visierenrichter, Entfernungs- und Schallmessgeräte, optische Geräte aller Art, Pferdegeschirre, Flugzeug, Luftschiffzahl und so weiter und so weiter. Nach den Deutschland einst gegebenen feierlichen Versicherungen, die sogar im Friedensvertrag von Versailles ihre Härtung fanden, sollte dies nur eine Vorschussleistung sein, um der anderen Welt es ohne Gefahr zu ermöglichen, nur mehr ebenfalls abzurüsten. Auch hierin ist Deutschland wie in allen anderen Fällen in seinem Vertrauen auf die Einlösung eines gegebenen Wortes auf das Schändlichste getäuscht worden. Alle Versuche, in langjährigen Verhandlungen am Konferenztisch die Abrüstung der anderen Staaten ebenfalls herbeizuführen, was wirklich nur ein Element der Klugheit und Gerechtigkeit und darüber hinaus auch die Durchführung versprochener Verpflichtungen gewesen wäre, scheitert denn bekanntlich. Ich selbst, Herr Roosevelt, habe eine ganze Reihe von praktischen Vorschlägen zur Diskussion gestellt und versuchte darüber eine Erörterung einzuleiten, um wenigstens eine allgemeine Rüstungsbegrenzung auf niedrigsten Stand zu ermöglichen. Ich schlug eine Höchststärke für alle Armeen von 200.000 Mann vor. Vielleicht die Abschaffung aller zum Angriff geeigneten Waffen, Abschaffung aller Bombenflugzeuge, des Giftgaskrieges und so weiter und so weiter. Es war aber leider nicht möglich, diese Vorschläge einer übrigen Welt gegenüber durchzusetzen, obwohl Deutschland selbst schon vollständig abgerüstet war. Ich stellte dann die Vorschläge über 300.000 Mann her zur Diskussion, mit dem gleichen negativen Resultat. Ich habe dann eine ganze Anzahl detaillierter Abrüstungsvorschläge gemacht. Und zwar stets vor dem Forum des Deutschen Reichstags und damit vor der ganzen Weltöffentlichkeit. Es fiel niemandem ein, darüber auch nur in eine Erörterung einzutreten. Dafür aber begann die übrige Welt, ihre an sich schon vorhandenen enormen Rüstungen noch mehr zu verstärken. Und erst als im Jahr 1934 der letzte meiner umfassenden deutschen Vorschläge, der in 300.000 Mann her betraf, endgültig abgelehnt worden war, gab ich den Befehl zu einer deutschen, nunmehr allerdings gründlichsten Wiederaufrüstung. Trotzdem möchte ich kein Hindernis sein für die Erörterung von Abrüstungsfragen, an denen Sie, Herr Roosevelt, teilzunehmen beabsichtigen. Nur bitte ich, sich zunächst nicht an mich und Deutschland, sondern an die anderen zu wenden. Ich sehe hinter mir die Summe praktischer Erfahrungen und bin daher so lange skeptisch veranlagt, als ich nicht durch die Wirklichkeit eines Besseren belehrt werde. 20. Herr Roosevelt versichert endlich, dass er bereit sei, an der praktischen Art und Weise der Erschließung internationaler Handelswege teilzunehmen, mit dem Ziel, dass jede Nation der Erde in den Stand gesetzt wird, mit dem gleichen Recht auf dem Weltmarkt zu kaufen und zu verkaufen und die Sicherheit zu haben, Rohstoffe und Erzeugnisse des friedlichen Wirtschaftslebens zu erlangen. Ich glaube, Herr Roosevelt, dass es sich nicht darum handelt, solche Probleme theoretisch zu erörtern, sondern dass es sich zunächst darum handelt, durch Taten die wirklichen Hemmungen der internationalen Wirtschaft zu beseitigen. Die schlimmsten Hemmungen liegen aber innerhalb der einzelnen Staaten selbst. Die bisherige Erfahrung zeigt jedenfalls, dass die größten Weltwirtschaftskonferenzen einfach daran gescheitert sind, dass die einzelnen Staaten ihre Binnenwirtschaft nicht in Ordnung halten konnten. Oder dass sie durch Währungsmanipulationen die Unsicherheit in den internationalen Kapitalsmarkt trugen und vor allem die Bewertung der Währungen untereinander fortgesetzten Schwankungen unterwarfen. Ebenso ist es eine unerträgliche Belastung weltwirtschaftlicher Beziehungen, wenn es in Ländern möglich ist, aus irgendwelchen ideologischen Gründen über andere Völker und ihre Waren eine wilde Boykotthetze loszulassen und diese damit praktisch vom Markt auszuschließen. Ich glaube, Herr Roosevelt, dass es ein großes Verdienst sein würde, wenn Sie zunächst in der Amerikanischen Union gerade diese Hemmungen eines wirklich freien Wirtschaftsverkehrs mit Ihrem starken Einfluss beseitigen würden. Denn ich glaube nun einmal, dass wenn es den Führern der Völker schon nicht einmal möglich sein sollte, die Produktionen innerhalb ihrer eigenen Staaten in Ordnung zu bringen oder die aus ideologischen Gründen betriebenen Boykotthetzen, die den Wirtschaftsverkehr der Völker untereinander so sehr zu schaden vermögen, zu beseitigen, noch viel weniger Aussicht bestehen könnte, durch internationale Vereinbarungen etwas wirklich Fruchtbares zur Verbesserung der wirtschaftlichen Beziehungen zu leisten. Nur so wird das gleiche Recht auf dem Weltmarkt zu kaufen und zu verkaufen sichergestellt, und zwar für alle. Im Übrigen hat hier das deutsche Volk sehr konkrete Forderungen aufgestellt. Und es würde mich freuen, wenn Sie, Herr Präsident, als einer der Nachfolger des einstigen Präsidenten Wilson, dafür eintreten wollten, dass nunmehr endlich das Wort eingelöst wird, aufgrund dessen Deutschland einst seine Waffen niederlegte und sich in die Hand der sogenannten Sieger begab. Ich denke dabei zunächst weniger an die Deutschland abgepressten, zahllosen Milliarden an sogenannten Reparationen, als vielmehr an die Rückgabe der Deutschland geraubten Gebiete. Denn das deutsche Volk hat in Europa und außerhalb Europas rund 3 Millionen Quadratkilometer Land verloren. Dabei ist das ganze deutsche koloniale Reich zum Unterschied von den Kolonien anderer Nationen nicht durch Krieg erworben worden, sondern nur durch Verträge oder durch Kauf. Präsident Wilson hat uns in feierlicher Weise ein Wort verpfändet, dass der deutsche koloniale Anspruch genauso wie der andere der gleichen gerechten Prüfung unterliege. Stattdessen wurde den Nationen, die an sich schon die größten Kolonialreiche aller Zeiten besitzen, auch der deutsche Besitz noch zugeschlagen und unser Volk einer besonders heute und in der Zukunft wirksam werdenden großen Sorge ausgeliefert. Es würde eine edle Tat sein, wenn der Präsident Franklin Roosevelt das Wort des Präsidenten Woodrow Wilson zur Einlösung bringen würde. Dies würde vor allem ein praktischer Beitrag zur moralischen Konsolidierung der Welt und damit auch zur Hebung ihrer Wirtschaft sein. 21. Herr Roosevelt erklärt dann abschließend, dass die Chefs aller großen Regierungen zu diesem Zeitpunkt für das Geschick der Menschheit verantwortlich seien. Sie müssen die Bitten der Völker hören, um sie vor dem vorauszusehenden Chaos des Krieges zu schützen. Und dafür trüge auch ich meine Verantwortung. Herr Präsident Roosevelt, ich verstehe ohne weiteres, dass es die Größe Ihres Reiches und der immense Reichtum Ihres Landes Ihnen erlauben, sich für die Geschichte der ganzen Welt und für die Geschicke aller Völker verantwortlich zu fühlen. Ich, Herr Präsident Roosevelt, bin in einem viel bescheideneren und kleineren Rahmen gestellt. Sie haben 135 Millionen Menschen auf 9,5 Millionen Quadratkilometer. Sie haben ein Land mit einem ungeheuren Reichtum an allen Bodenschätzen. Fruchtbar genug, um mehr als eine 500 Millionen Menschen zu ernähren und mit allem Notwendigen zu versorgen. Ich übernahm einst einen Staat, der dank seines Vertrauens auf die Zusicherungen einer anderen Welt sowie durch das schlechte Regime eigener demokratischer Staatsführung vor dem vollkommenen Ruin stand. In diesem Staat leben nicht wie in Amerika 15, sondern rund 140 Menschen auf den Quadratkilometer. Die Fruchtbarkeit unseres Landes ist nicht zu vergleichen mit der Fruchtbarkeit des Ihren. zahllose Bodenschätze, die ihnen in unbegrenzten Mengen in Natur zur Verfügung stellen, fehlen uns. Die Milliarden deutscher Ersparnisse, die aus langen Friedensjahren in Gold und Devisen wurden uns abgefressen und weggenommen. Unsere Kolonien haben wir verloren. Im Jahr 1933 hatte ich in meinem Land 7 Millionen Erwerbslose, 1 Million Kurzarbeiter, Millionen verelendete Bauern, ein vernichtetes Gewerbe, einen ruinierten Handel, kurz im allgemeinen Chaos. Ich habe seit dieser Zeit nun, Herr Präsident Roosevelt, nur eine einzige Aufgabe erledigen können. Ich kann mich nicht für das Schicksal einer Welt verantwortlich fühlen. Denn diese Welt hat am jammervollen Schicksal meines eigenen Volkes auch keinen Anteil genommen. Ich habe nicht als von der Vorsehung berufen angesehen, nur meinem eigenen Volk zu dienen und es aus seiner furchtbaren Not zu erlösen. Ich habe daher in diesen nunmehr zurückliegenden 6,5 Jahren Tag und Nacht stets nur einen Gedanken gelebt, die eigenen Kräfte meines Volkes angesichts des Verlassenseins von der ganzen anderen Welt zu erwecken und auf das Äußerste zu steigern und sie für die Rettung unserer Gemeinschaft einzusetzen. Ich habe das Chaos in Deutschland überwunden, die Ordnung wiederhergestellt, die Produktionen auf allen Gebieten unserer nationalen Wirtschaft ungeheuer gehoben, durch äußerste Anstrengungen für die zahlreichen und fehlenden Stoffe Ersatz geschaffen, neue Erfindungen, die Wege geebnet, das Verkehrsleben entwickelt, gewaltige Straßen in Bau genommen, ich habe Kanäle graben lassen, riesenhafte neue Fabriken ins Leben gerufen und mich dabei bemüht, auf den Zwecken der sozialen Gemeinschaftsentwicklung, der Bildung und der Kultur meines Volkes zu dienen. Es ist mir gelungen, sie uns allen so zu herzen, jenen 7 Millionen Erwerbslosen restlos wieder in nützliche Produktionen einzubauen, den deutschen Bauer trotz aller Schwierigkeiten auf seiner Scholle zu halten und diese selbst ihn zu retten, den deutschen Handel wieder zur Blüte zu bringen und den Verkehr auf das Gewaltigste zu fördern. Um den Bedrohungen durch eine andere Welt vorzubeugen, habe ich das deutsche Volk nicht nur politisch geeint, sondern auch militärisch aufgerüstet. Und ich habe weiter versucht, jenen Vertrag Blatt um Blatt zu beseitigen, der in seinen 448 Artikeln die gemeinste Vergewaltigung enthält, die jemals Völkern und Menschen zugemutet worden ist. Ich habe die uns 1990 geraubten Provinzen dem Reich wieder zurückgegeben. Ich habe Millionen von uns weggerissen, tief unglückliche Deutsche wieder in die Heimat geführt. Und ich habe die tausendjährige historische Einheit des deutschen Lebensraums wiederhergestellt. Und ich habe, Herr Präsident, mich bemüht, dies alles zu tun, ohne Blut zu vergießen und ohne meinem Volk oder anderen daher das Leid des Krieges zuzufügen. Ich habe dies, Herr Präsident, als ein noch vor 21 Jahren unbekannter Arbeiter und Soldat meines Volkes aus meiner eigenen Kraft geschaffen und kann daher vor der Geschichte den Anspruch nehmen, zu jenen Menschen gerechnet zu werden, die das Höchste leisteten, was von einem Einzelnen billig und gerechterweise überhaupt verlangt werden kann. Sie, Herr Präsident, haben es demgegenüber unendlich leichter. Sie sind, als ich 1933 Reichskanzler wurde, Präsident der Amerikanischen Union geworden. Sie sind damit im ersten Augenblick an die Spitze eines der größten und reichsten Staates der Welt getreten. Sie haben das Glück, kaum 15 Menschen auf den Quadratkilometer des Landes ernähren zu müssen. Ihnen stehen die unendlichsten Bodenreichtümer der Welt zur Verfügung. Sie können durch die Weite Ihres Raums und die Fruchtbarkeit Ihrer Felder jedem einzelnen Amerikaner das Zehnfache erleben. Gütern sichern, wie es in Deutschland möglich ist. Die Natur hat Ihnen dies jedenfalls gestattet, obwohl die Zahl der Einwohner Ihres Landes kaum ein Drittel größer ist, als die Zahl der Bewohner Großdeutschlands, steht Ihnen mehr als 15 Mal so viel Lebensfläche zur Verfügung. Sie können daher Zeit und Muße finden, bestimmt durch die Größe Ihres ganzen Verhältnisses, sich mit universalen Problemen zu beschäftigen. Für Sie ist daher sicherlich auch deshalb die Welt zu klein, dass sie glauben mögen, überall mit Nutzen eingreifen und wirken zu können. In diesem Sinn können daher Ihre Besorgnisse und Anregungen einen viel größeren und weiteren Raum umspannen als Sie meinen. Denn meine Welt, Herr Präsident, ist die, in die mich die Vorstellung gesetzt hat und für die ich daher zu arbeiten verpflichtet bin. Sie ist räumlich viel enger. Sie umfasst nur mein Volk. Allein ich glaube dadurch noch am besten, dem zu nützen, was uns allen am Herzen liegt. Der Gerechtigkeit, der Wohlfahrt, den Fortschritt und den Frieden der ganzen menschlichen Gemeinschaft. Mein Führer, Sie sagten vorhin, Sie wollten die Antwort auf das Telegramm des Präsidenten Roosevelt geben. Und dann möge der Reichstag bestätigen oder ablehnen. Mein Führer, was immer Sie getan haben und tun werden, wird nicht nur der Deutsche Reichstag, wird das ganze Volk mit leidenschaftlichem Herzen bestätigen, denn das Vertrauen zu Ihnen und der Glaube auf Sie ist unbegrenzbar und ewig in uns. Und der Führer... Unser Führer sieht...